Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist vom Radio heute nur die Rede. Vom Kellerloch bis hoch zur Mansard ist alles drin vermarkt. Manche meint, wenn schon Schlafenszeit, steigt ins Bettchen empfangsbereit. Und wegen dies mit dem Ohr ihren Lieblingstenor, horizontal ideal. Die schöne Adrienne, hitra-ta-ta-ta-ta-ta Radio, hat eine Hochantenne. Radio auf aller Herren Länder. Hindra-ta-ta-ta-ta Radio empfängt die von den Sender. Ra-ra, ra-ra, ra-ra. Momentan sucht ein junger Mann schnell ein Zimmer, wer kommt ihm an? Bar Telefon und wie es heut braucht, Radio an, Schluss auf. Ganz vertagt trifft er unbefragt einen Freund, dem sein leider lag. Der hat voll fröhlicher Hass ihm beim Arm gleich gefasst. Komm nur, ich weiß, was dir passt. Adrienne, hitra-ta-ta-ta-ta Radio, hat eine Hochantenne, hitra-ta-ta-ta-ta Radio, auf aller Herren Länder, hitra-ta-ta-ta-ta Radio, empfängt die Bundesländer, ra-ra, ra-ra. Auf aller Herren Länder, hitra-ta-ta-ta-ta Radio, empfängt die Bundesländer. Ra-ra, ra-ra, ra-ra.